Der Bau der Dümmingstraße in Pyongyang wird im hohen Tempo forciert. Die Erbauer erledigten den Wohnungsbau und die Arbeit an Einrichtungen im Revier jeweils zu über 95% und 90%. Die Armeeangehörigen und fast alle Bauherren, wie das Ministerium für Bauwesen und Baumaterialien, das Ministerium für Land- und Seetransport, die Hauptverwaltung für die Arbeit mit dem Diplomatischen Korps und die Verwaltung für Bau im Ausland, beendeten bereits die Installierung von Fahrstühlen in ihren Bauwerken. Die fortgeschrittenen Bauherren der Volksarmee bereiten schon auf den Einzug der Bevölkerung in die Wohnungen vor. Der Bau der öffentlichen Gebäude, Dienstleistungseinrichtungen und Infrastruktur wird in der Schlussphase vorangetrieben. Und gleichzeitig werden Zehntausende Bäume von Dutzenden Arten sorgfältig gepflegt.